Morgen an. Erkenne ich die Zeichen und des Schicksals Mann. Wenn ich stehe auf grauem Berg, als Herrscher über Träne und der Götterberg, an Blitzes Stadt fahr ich hinab. Bereite Ruck und Druck ein schnelles Tal. Bereite Ruck und Druck ein schnelles Tal.